Erster der Herr sprach zu Mose, zweiter spricht zu den Israeliten und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch als Heimat geben werde, dritter und ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen wollt, sei es ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer, um ein Versprechen zu erfüllen, als freiwillige Gabe oder bei euren Festen, dann sollt ihr dem Herrn einen angenehmen Geruch bereiten, indem ihr Rinder oder Schafe opfert. Vierter, wer dem Herrn seine Opfergabe bringt, soll dazu ein Zehntel Feinmehl als Speisopfer darbringen, das mit einem Viertel hin Öl vermischt ist. Fünfter, für jedes Lamm sollst du bei Brandopfern oder Schlachtopfern auch ein Viertel hin Wein als Trankopfer vorbereiten. Sechster, für einen Widder sollst du als Speisopfer zwei Zehntel Feinmehl vorbereiten, das mit einem Drittel hin Öl vermischt ist. Siebter, dazu sollst du ein Drittel hin Öl als Trankopfer geben, so bringst du dem Herrn ein Opfer dar, das ihm angenehm ist. Achter, wenn du aber einen jungen Stier als Brandopfer oder Schlachtopfer darbringen willst, um ein Versprechen zu erfüllen oder als Heilsopfer für den Herrn, neunter, dann soll man zu diesem jungen Rind drei Zehntel Feinmehl als Speisopfer darbringen, das mit einem halben Hin Öl vermischt ist. Zehnter, als Trankopfer sollst du ein halbes Hin Wein darbringen, dies ist ein Feueropfer für den Herrn, das ihm angenehm ist. Elfter, so soll man es bei jedem Rind, jedem Widder und jedem Lamm von den Schafen oder Ziegen machen. Zwölfter, je nachdem, wie viele Tiere ihr vorbereitet, sollt ihr es bei jedem einzelnen Tier so machen. Dreizehnter, jeder Einheimische soll sich an diese Regeln halten, wenn er dem Herrn ein Feueropfer darbringt, das ihm angenehm ist. Vierzehnter, wenn ein Fremder bei euch lebt oder jemand, der für immer unter euch ist, soll er dasselbe tun wie ihr. Fünfzehnter, es gibt nur ein Gesetz für alle, für euch und für den Fremden, der bei euch lebt. Dieses Gesetz gilt für alle Zeiten und Generationen, denn vor dem Herrn sind Fremde und Einheimische gleich. Sechzehnter, dieselbe Anweisung und dasselbe Recht gelten für euch und für den Fremden, der bei euch lebt. Siebzehnter, der Herr sprach wieder zu Mose, 18. Sprich zu den Israeliten und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, in das ich euch führen werde, 19. dann sollt ihr, wenn ihr von dem Getreide des Landes esst, dem Herrn eine Abgabe geben. 20. den ersten Kuchen, den ihr aus eurem groben Mehl backt, sollt ihr als Abgabe geben, ihr sollt ihn so abgeben wie die Abgabe von der Dreschstenne. 21. von den ersten Erzeugnissen eures groben Mehls sollt ihr dem Herrn eine Abgabe geben, und das soll von Generation zu Generation so sein. 22. wenn ihr aber unabsichtlich sündigt und eines dieser Gebote nicht befolgt, die der Herr Mose gegeben hat, 23. also etwas von dem, was der Herr euch durch Mose befohlen hat, und zwar vom Tag der Gebote an und für alle zukünftigen Generationen. 24. dann soll, wenn die ganze Gemeinde unwissentlich einen Fehler gemacht hat, die ganze Gemeinde einen jungen Stier als Brandopfer darbringen, das dem Herrn angenehm ist, zusammen mit dem dazugehörigen Speisopfer und Trankopfer, wie es vorgeschrieben ist, und einen Ziegenbock als Sündopfer. 25. wenn der Priester für die ganze Gemeinde der Israeliten Sühne getan hat, wird ihnen vergeben werden. Denn es war ein Versehen, und sie haben dem Herrn ihre Opfergabe als Feueropfer und ihr Sündopfer wegen ihres Fehlers dargebracht. 26. so wird der ganzen Gemeinde der Israeliten und auch dem Fremden, der unter ihnen lebt, vergeben werden, weil der Fehler das ganze Volk betraf. 27. wenn aber ein einzelner Mensch unabsichtlich sündigt, soll er eine einjährige Ziege als Sündopfer darbringen. 28. der Priester soll für denjenigen Sühne tun, der unabsichtlich gegen den Herrn gesündigt hat, indem er die Sühnerituale für ihn durchführt, dann wird ihm vergeben werden. 29. dieselbe Regel gilt für euch, sowohl für den Einheimischen unter den Israeliten als auch für den Fremden, der unter ihnen lebt, wenn jemand unabsichtlich etwas Falsches tut. 30. wenn aber jemand absichtlich sündigt, sei es ein Einheimischer oder ein Fremder, so verachtet er den Herrn. Ein solcher Mensch soll aus seinem Volk entfernt werden. 31. denn er hat das Wort des Herrn missachtet und sein Gebot gebrochen. Dieser Mensch soll unbedingt entfernt werden, denn seine Schuld liegt auf ihm. 32. als die Israeliten in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der am Sabbat Holz sammelte. 33. diejenigen, die ihn beim Holzsammeln gefunden hatten, brachten ihn zu Mose, Aaron und der ganzen Gemeinde. 34. sie nahmen ihn in Gewahrsam, weil noch nicht klar war, was mit ihm geschehen sollte. 35. der Herr aber sprach zu Mose, der Mann muss sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen, 36. Die ganze Gemeinde führte ihn daraufhin vor das Lager und steinigte ihn zu Tode, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. 37. Der Herr sprach wieder zu Mose, 38. Sprich zu den Israeliten und sage ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten an die Ecken ihrer Kleider machen sollen, und an jede Quaste sollen sie eine Schnur aus blauem Purpur anbringen. 39. Diese Quasten sollen euch als Zeichen dienen, wenn ihr sie seht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken, damit ihr sie befolgt und nicht euren eigenen Wünschen und Augen folgt, die euch zur Abgötterei verführen könnten. 40. So sollt ihr an alle meine Gebote denken und sie befolgen, damit ihr vor eurem Gott heilig seid. 41. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott.